SWR1 der Abend mit Andreas Doms. Für jeden Redakteur, der ein Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht hat, ist das ein Schlag ins Gesicht. Ein Computer arbeitet als Journalist und Reporter und das macht er richtig schick und toll und ohne Fehler. Und trotzdem glaubt Unternehmer der Firma Narrative Science aus Chicago nicht, dass diese Computer demnächst Reporter und Journalisten ersetzen. Aber die neu entwickelte Software sorgt dafür, dass ein Rechner aus allerlei Rohdaten, also zum Beispiel Sportergebnisse, Quartals- oder Börsenberichten, ganze Artikel schreibt. Dahinter steckt natürlich jede Menge menschliche Intelligenz, aber das System ist auch selbstlernend. Und das heißt, da ist auch künstliche Intelligenz am Werk. Aus Washington berichtet SWR1-Korrespondentin Silke Hasselmann. Manchmal schreiben Journalisten von Kollegen einfach ab und vermitteln doch den Eindruck, selbst am Ort des Geschehens gewesen zu sein. Von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt hin zu Geschichten, die ausschließlich auf online abrufbaren Daten und Erfahrungswerten fußen und dann vollautomatisch geschrieben werden. Erste Bestelladresse für eine solche Dienstleistung ist in den USA das Chicagoer Technologieunternehmen Narrative Science. Vorstandschef Stuart Frankel erklärte unlängst bei einer Messepräsentation, was er unter Geschichten versteht. News articles. Business reports, tweets, annotations to video, Nachrichten, Geschäftsberichte, Tweets, Videokommentare, Fotounterzeilen, solange wir entsprechend umfangreiche und organisierte Rohdaten erhalten, die wir anzapfen können. Und wenn wir darüber reden, Inhalte zu kreieren, dann geschieht das mittels unserer Software und ohne, dass Menschen als Autoren oder Redakteure wirken. It comes out via our software without any human authoring or human editing. Das System lernt ständig dazu und das ohne Ermüdungserscheinung oder großen menschlichen Programmieraufwand. Mittlerweile könnten die Computer flexibel auf die Wünsche der Auftraggeber reagieren und die Texte sogar auf Schreibstil und Tonlage abstimmen. Ist der Text für den Sportteil einer Provinzzeitung bestimmt, für die unternehmensinterne Kommunikation zwischen Vorstand und Mitarbeiter oder soll er vor allem Börsenanalysten und Anleger erreichen? Die Philosophie sei jedenfalls immer dieselbe, sagt Chris Hammond, Firmenmitbegründer und zuständig für die Algorithmen und alles, was an künstliche Intelligenz grenzt. Geschichten, sagt er, seien die Brücke zwischen Zahlen und Wissen. And that is the numbers themselves don't tell you anything. It's the understanding of those numbers. Zahlen allein sagen dir gar nichts. Es geht darum, sie in etwas menschlich Verständliches und Lesbares zu übersetzen. Ihr Produkt beruhe auf der Vorstellung, dass man aus einer Ansammlung an Daten eine Geschichte verfassen kann. Also gehen wir buchstäblich von Zahlen und Symbolen über zu Sprache. Und das im Bereich Sport, Finanzen, Immobilienhandel, Politik, Kunden- und Verkaufsdaten. Ständig werden Unmengen an Daten online gestellt und niemand macht etwas aus ihnen. Ähnliches hatten sich unlängst in Deutschland wohl auch die Kollegen der Schufa gedacht, als sie Potsdamer Informatiker herausfinden lassen wollten, ob und wie man öffentlich im Internet zugängliche Daten so auswerten und verknüpfen kann, dass sie, ja, eine Geschichte über die Kreditwürdigkeit der Leute erzählen. Das Projekt wurde bekanntlich abgeblasen, doch in den USA ist man längst weiter. Der vollautomatische Sportreporter, Börsenanalyst, Studientestauswerter, Geschäftsberichtsverfasser, die Grundlagen dafür wurden an einer Chicagoer Universität von Informatikern und Journalisten erfunden. Kürzlich gewann das daraus hervorgegangene Unternehmen Narrative Science sogar einen Preis, der vom US-Auslandsgeheimdienst CIA ausgelobt worden war. Vor 50 Jahren gab es noch keinen PC für jeden, geschweige denn überhaupt Computer. Und trotzdem trafen sich vor einem halben Jahrhundert in Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire eine Handvoll kühner Visionäre. Es waren die Pioniere des anbrechenden Computerzeitalters und sie träumten von Maschinen, die ähnliche geistige Leistung vollbringen wie Menschen. Zumindest, wenn es darum geht, Informationen und Daten zu verarbeiten. Und sie prägten für diese Vision einen schlagkräftigen Begriff, künstliche Intelligenz. Was ist da heute drunter zu verstehen? Gabor Pahl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Ein Schachcomputer gilt heute als eine eher primitive Maschine. Sie muss sich nur mit einer Welt aus 16 Figuren und 64 Feldern beschäftigen und dabei möglichst viele Züge im Voraus berechnen. Das alles lässt sich aber leicht programmieren. Die Visionen der künstlichen Intelligenzforscher heute, das wären eher Fußballroboter, die sogar die spanische Nationalmannschaft schlagen. Oder Videoüberwachungssysteme, die mögliche Terroristen in öffentlichen Gebäuden identifizieren. Und künstliche Intelligenz in der Welt von heute, das sind zum Beispiel Suchmaschinen, die ja längst ist nicht nur das Internet stur nach irgendwelchen Begriffen durchforsten, sondern die versuchen zu verstehen, welche Informationen mir als Nutzer wirklich weiterhelfen. Wenn Forscher heute von künstlicher Intelligenz sprechen, dann denken sie im Wesentlichen an 4 Fähigkeiten, die sie Maschinen beibringen wollen. Mustererkennung. Muster, das können Gesichter sein oder Stimmen oder auch die verschiedenen Arten von Pfandflaschen, die wir im Supermarkt in den Rückgabeautomaten stellen. Sprachverarbeitung. Diktierprogramme können heute gesprochene Sprache in orthografisch richtigen Text verwandeln, selbst dann, wenn der Sprecher ein bisschen nuschelt. Und im Internet gibt es längst kostenlose Übersetzungsprogramme, die einem fremdsprachige Seiten ins Deutsche übersetzen. Nicht immer perfekt, aber sie werden immer besser. Robotik. Roboter sind künstlich intelligente Wesen, die sich sicher im Raum bewegen, wie die inzwischen handelsüblichen Rasenmäherroboter oder auch die Einparkhilfen im Auto. Und schließlich gehören zur künstlichen Intelligenz auch Expertensysteme. Programme also, die versuchen, aus unterschiedlichsten Informationen neues Wissen zu erzeugen. Wenn zum Beispiel bestimmte Navigationsprogramme wissen, wo gerade ein Stau ist, dann deshalb, weil diese Systeme die Bewegungsdaten der Handys unzähliger Autofahrer in Echtzeit auswerten. Expertensysteme, das können aber auch Computer sein, die man an einen Patienten anschließt, die dann alles Mögliche messen und aus diesen Symptomen oder Messdaten eine medizinische Diagnose erstellen. Gute Ärzte zeichnen sich eben durch ein Gespür für den Patienten aus, das Rechenmaschinen nur schwer zu vermitteln ist. Gespür, ganzheitliche Wahrnehmung, die Fähigkeit, sich in andere hineinzudenken, das ist die wahre Intelligenz. Viele fragen sich ja, mein Gehirn, ist das genauso leistungsfähig wie ein Computer? Und viele fragen sich auch beim Thema Intelligenz, also künstliche Intelligenz, wann fangen Computer eigentlich an zu denken oder können die vielleicht demnächst auch fühlen? Das ist ja Thema in vielen Science-Fiction-Filmen. Ja, und ich spreche jetzt mit dem Hirnforscher Professor Manfred Spitzer, er ist Direktor der Psychiatrischen Uniklinik in Ulm. Herr Professor Spitzer, Gehirn oder Festplatte? Ich meine, auf die Festplatte passt vielleicht mehr drauf, oder? Vielleicht. Also im Hirn haben wir immerhin auch 1 Million Milliarden Synapsen und das ist letztlich der Speicherplatz. Wenn das jeweils in Bit umgerechnet ist, dann wäre das schon ziemlich viel. Wenn eine Synapse noch sozusagen nicht 0 und 1 Wert haben kann, sondern auch graduell, ist das dann schon jeweils ein Byte oder was? Also wir sind auch ziemlich gut in unserem Hirn verglichen, auch mit den leistungsfähigsten Rechnern. Was macht denn eigentlich Intelligenz aus? Ich glaube, eine große Rechenmaschine, so muss man halt einen Computer heute noch bezeichnen, kann ja nicht auf Ereignisse selbstständig reagieren. Jein, also es ist tatsächlich, wird es immer komplizierter hier klar zu sehen. Zunächst mal ist es so, dass natürlich ein Computer völlig anders funktioniert als ein menschliches Gehirn. Das ist einfach so, weil die Dinge anders konstruiert sind. Der kann halt ganz schnell rechnen. Deswegen kann er bei ganz klaren Problemen, wie zum Beispiel Schachspielen, mittlerweile auch schon den Schachweltmeister schlagen. Aber was ein Computer nicht hat, das ist das, was wir so als Weltwissen bezeichnen. Also ein Dreijähriger, wenn ich dem sage, nimm mal die Flasche vom Schrank und stell sie auf den Tisch, das kann der. Das könnte der Computer, der den Schachweltmeister geschlagen hat, nicht. Auch wenn ich da einen Greifarm und ein Video dran schraube, weil dem einfach das Wissen über die Welt fehlt. Es gibt ja so in Science-Fiction-Filmen so Geschichten, wo die Maschinen auf einmal die Herrschaft über die Welt übernehmen, weil sie sich zusammenschließen und im Grunde genommen wissen, welche Entscheidungen sie treffen müssen. Ist das überhaupt denkbar, sowas? Och Gott, wenn ich bei einem Online-Händler 3 CDs kaufe und dann der mir die 4. empfiehlt, weil er weiß, wer die und die und die gekauft hat, dem gefällt auch das, dann hat im Grunde genommen ja dieser Computer, weil er mit ganz vielen Menschen schon zu tun gehabt hat, sein Wissen über die anderen Menschen sozusagen für die Herstellung eines neuen Gedankens verwendet, nämlich was mir noch gefallen würde. Und mit großer Wahrscheinlichkeit hat er dann sogar recht. Und das ist schon etwas, was gerade die heutigen vernetzten Rechner, die immer mehr mit Menschen zu tun haben, die werden schon auf neue Sachen kommen und vielleicht irgendwann auch mal sagen, oh, was ihr da macht, ist aber Blödsinn, jetzt wird es Zeit, dass wir übernehmen. Also es wird so schnell nicht so weit kommen, aber wenn man mal überlegt, wie weit wir schon sind, wenn ich eine Google-Suche mache, dann weiß Google, was ich wissen will, weil Google meine früheren Suchen und vielleicht auch noch mein Bankkonto kennt. Und dann schickt mir Google ganz bestimmte Sachen und ganz bestimmte Sachen nicht. Also wir leben, jeder von uns, auch wenn er mit dem Netz lebt, schon in einer Glaskugel, die von dem Rechner hergestellt wird. Also man kann sagen, in gewisser Weise sind wir schon weiter als die Science-Fiction-Romane. Aber man weiß ja, moderne Großrechner, die haben ganz andere Speicherkapazitäten, natürlich auch einen sensationell großen Arbeitsspeicher. Und die rechnen mit ungeheuer großer Geschwindigkeit. Herr Professor Spitzer, im Vergleich werden diese Maschinen doch demnächst vielleicht leistungsfähiger sein, oder? hängt wahrscheinlich schon auch von der Frage ab, welches Tier ist leistungsfähiger, der Adler oder der Wal, hängt auch davon ab, in welcher Disziplin die gegeneinander antreten. Und das ist bei Mensch und Computer ganz genauso. Flexibler sind nach wie vor natürlich die Menschen, die sich nochmal immer zu sich selber verhalten können, die kein voreingestelltes Programm abarbeiten. Insofern gibt es durchaus noch prinzipielle Unterschiede. Wir haben auch einfach qua Geburt ein Existenzrecht. Das hat ein Computer nicht. Wir lassen den ja auch noch nicht wählen. Wir haben ganz bestimmte sozusagen geschichtliche und auch soziale Vorannahmen. Da passen die Computer noch nicht rein. Aber genau deswegen wird's ja auch schwierig. Und genau deswegen, glaube ich, lassen wir auch mittlerweile Sachen zu, die wir nicht zulassen sollten. Nämlich, dass der Computer uns von morgens bis abends sagt, was wir machen sollen. Dass wir dauernd online sind. Dass die Menschen heute in Deutschland, die jungen Menschen, im Durchschnitt 7,5 Stunden online sind. In den USA 10 Stunden 45. Im Durchschnitt täglich. Ich meine, das ist was, da würde ich sagen, das tut uns vielleicht nicht so gut. Jetzt haben wir solche Filme auch gesehen wie den Terminator. Also Hybridwesen mit menschlichem Aussehen oder die irgendwelche implantierten Teile haben, um besser zu sehen oder irgendwelche Funktionen auszuführen. So 80% Mensch, 20% Maschine oder umgekehrt. Wird es sowas in absehbarer Zeit geben können? Also im Grunde gibt's das schon. Es gibt schon Menschen mit Cochlea-Implants, das heißt, das sind Menschen, die haben eine Elektronik im Innenohr, die ersetzt das Innenohr und versorgt das Hirn mit akustischen Signalen. Das Hirn wäre sonst mit der Außenwelt akustisch nicht verbunden. Wir werden Netzhautimplantate bekommen, also fürs Auge. Wir haben jetzt schon Implantate, die Parkinson-Patienten mit elektrischen Signalen da versorgen, wo die Krankheit die entsprechenden Nervenzellen schon kaputt gemacht hat. Und das ist, wenn man mal Filme gesehen hat oder Videos von Menschen, die laufen mit ganz kleinen Schritten und ganz starr und dann legt einer einen Schalter um und dann spielen die Tennis und dann legt man den Schalter wieder um und dann laufen die wieder mit ganz kleinen Schritten und ganz starr. Dann ist man sehr beeindruckt, was alles heute schon geht und die Entwicklung wird weitergehen. Also solche Hybride, die werden nicht so aussehen wie der Terminator, Gott sei Dank. Aber solche Hybride, die wird es in immer stärkerem Maße geben, natürlich. Ich glaube es ja nicht, dass irgendwann die Maschinen, unsere Großrechner, wirklich das Denken lernen, so ähnlich wie wir es halt vom Menschen her kennen oder so, wie wir es vom Menschen her kennen. Glauben Sie das? Nun, schauen Sie mal die Rechtsprechung an. Wenn Sie als Arzt von einem Computer eine Entscheidung vorgelegt bekommen und Sie sagen, nein, ich entscheide mich anders, haben Sie die Beweislast. Nach dem Motto, die Gerichte sind mittlerweile schon so weit, dass sie sagen, was der Computer sagt, stimmt. Und wenn der Arzt anders entscheidet, dann muss er das extra begründen. Also wir sind in gewissen Teilbereichen ja sogar schon so weit, dass wir Entscheidungen lieber von den Maschinen fällen lassen als von Menschen. Und das geht natürlich hier und da und wir merken das gar nicht. Und die großen Flugzeuge werden von Autopiloten gelandet, besser als von Piloten. Und wir werden uns irgendwann daran gewöhnen, dass wir nicht mehr selber Auto fahren, sondern der Computer, weil der macht weniger Unfälle. Und das wird schleichen. Entgehen. Und ich hoffe sehr, dass Menschen genug, ich sag mal, Eigenverantwortlichkeit aufbringen und auch dann noch genug Selbstreflexion, dass sie das Ganze nicht nur so wie heute als noch mehr Stress und noch mehr Kontrollverlust erleben, weil das wird dann langfristig zur digitalen Demenz führen und die droht uns allen. Der Hirnforscher Professor Manfred Spitzer in SWR1 der Abend. Die Zukunftsmusik, die spielt am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Was ganz weit weg in der Zukunft erscheint, das könnte bald Realität werden. Zum Beispiel die Wunderbrille. Das ist eine Art Computer der Zukunft. Diese Brille, die nennt man auch Eye-Tracker. Das heißt, sie könnte für uns Menschen eine Art Verbindung zum Gehirn werden. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber SWR1-Reporterin Katrin Mattes hat sich von den Forschern erklären lassen, wie sie funktioniert und was das Ding jetzt schon alles kann. Ganz vorsichtig bereitet Takumi Toyama die Wunderbrille auf ihren Einsatz vor. Sie strotzt geradezu vor Technik. In den verstärkten Bügeln steckt jede Menge Elektronik drin. Eine kleine Kamera ist integriert und auch außen sind Elektronikbauteile im Miniaturformat angebracht. Anders als vermutet ist sie nur ein wenig schwerer als eine normale Sonnenbrille. Und von der Optik erinnert sie an Star Wars. Takumi Toyama kommt aus Japan und forscht seit einem Jahr in Kaiserslautern an der sogenannten Eye-Tracker-Brille. Erst setze ich die Brille auf, dann muss ich die Kamera auf meinen Blick einstellen. Danach starte ich das Programm und los geht's. Takumi Toyamas Brille ist mit einem Laptop verbunden. Mit seinen Augen fixiert er eine Konservendose, die auf dem Tisch steht. Die Brille mit der Technik erkennt, welchen Gegenstand der Wissenschaftler anschaut und hat sofort Informationen dazu parat. Dies ist eine Dose mit dem Inhalt Chicken Vindaloo. Es handelt sich um eine Curry-Spezialität nach indischer Art. Diese Dose ist noch bis 2012 haltbar. Guten Appetit. Künftig könnten sich die Kunden alle möglichen Informationen zu den Produkten beschaffen, wenn sie mit solch einer Brille auf der Nase durch den Laden laufen. Über den Barcode, sagt der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, Andreas Dengel, kann die Brille elektronische Datenbanken anzapfen. Zutaten, Aufbewahrungshinweise, manchmal sind sogar Tipps drauf auf solchen Dosen, wie man das in ein Rezept einbindet oder mit welchen Weinen das kombiniert werden kann. Also solche Sachen existieren elektronisch. Zum ersten Mal soll die Brille jetzt in der Pfalzgalerie in Kaiserslautern eingesetzt werden. Oft ist es ja so, dass hinter Kunstobjekten eine ganze Philosophie steckt. Da steckt auch ein Künstler mit einer Lebensgeschichte. Und für Museumsbesucher planen wir eben, diese Technologie zu verwenden, um im Museum dann Hintergrundinformationen zu bekommen. Und auch als Helfer in der Not könnte sie einspringen. Zum Beispiel, wenn man daran verzweifelt, einen Schrank selbst aufzubauen. Die Bauanleitung wird dann über Symbole dargestellt, die man durch die Brille sieht. Das heißt, das Gerät erkennt, welche Teile des Möbels Sie gerade angucken und gibt Ihnen dann Hinweise, wie Sie das Möbel stückweise zusammenbauen aus diesen Einzelteilen, indem eben beispielsweise Handbewegungen, Schraubbewegungen in diesen Display hineinprojiziert wird. Ein großes schwedisches Möbelhaus hat bei den Forschern in Kaiserslautern deswegen bereits eine Anfrage gestartet. Noch 10 Jahre, sagt Andreas Dengel, dann werden wir möglicherweise die Hightech-Brille mit einer Art Minicomputer innen drin wie ein Handy benutzen. Zum Beispiel im Schreibwarenladen. Hierbei handelt es sich um einen Whiteboard-Marker der Firma Schneider. Dieser Stift ist in der Farbe Blau, wird aber auch in den Farben Rot, Grün und Schwarz angeboten. Noch aber kostet das Hightech-Gerät mehrere 10.000 Euro. Was wird die künstliche Intelligenz in Zukunft leisten können? Wir arbeiten ja schon täglich damit, ne? Also ein ganz normales Softwareprogramm. Von unserem PC natürlich, dann die Hardware dazu aus Metall und Kunststoff, ein ganz normaler und handelsüblicher PC. Ich spreche heute Abend mit Dr. Thomas Kristaller, er ist Informatiker und Professor für Künstliche Intelligenz. Herr Kristaller, das mit dem PC, dass wir auf sowas zurückgreifen und das die einzige Form von künstlicher Intelligenz ist, die uns umgibt, wird das auch in Zukunft so bleiben? Naja, es gibt ja verschiedene Formen, wie man künstliche Intelligenz realisieren kann. Eine ist, wie Sie es dargestellt haben, als Softwareprogramme auf einem Rechner. Und die andere Möglichkeit ist natürlich Rechner und Hardware-Mechatronik zusammen in Form eines Robotersystems. Natürlich wird die technologische Entwicklung nicht auf dem Stand stehen bleiben, wo sie ist. Die generelle Frage, die sich aber immer stellt, ist, was wollen wir eigentlich unter Intelligenz verstehen? Also man kann natürlich den Google-Suchalgorithmus als künstliche Intelligenz bezeichnen. Aber ist das Intelligenz, so etwas, wie wir Menschen das machen? Ich denke, es ist was vollkommen anderes. Also ein Vergleich wäre, wenn Sie einen Bagger nehmen, der schaufeln kann. Das können wir natürlich auch mit den Händen. Aber natürlich ist das schon ein Riesenunterschied zwischen Bagger und unserer Hand. Und so wie der Bagger aber spezialisiert ist darauf, nur bestimmte Aufgaben zu realisieren, sind wir eben nicht so sehr spezialisiert. Also es gibt so einen Unterschied, den man machen muss bei den technischen Systemen, die wir als Unterstützungssysteme benutzen für unsere Arbeit, die wir haben und unseren Fähigkeiten, die wir landläufig als Intelligenz bezeichnen und die wir selber benutzen, um überhaupt miteinander leben zu können. In welche Richtung wird denn zurzeit geforscht? Ja, es gibt eben diese zwei großen Richtungen, einmal in der Robotik und einmal bei der Softwareentwicklung. Bei der Softwareentwicklung, denke ich, ist ein riesengroßer Bereich der Datenanalyse, also Google im Allgemeinen und dann natürlich alle Spezialfälle davon, also Analyse von Musikstücken, von Texten, Büchern, Filmen und so weiter. Das ist ein Riesenbereich, inklusive Firmendaten, Wetterdaten, geografische Daten und so weiter. Und der andere Bereich ist der der Robotik. Und da, denke ich, werden wir in den nächsten 10 Jahren eine Veränderung erfahren im Alltag durch unsere Autos. Also ich denke, man kann heute schon sagen, dass die Autos schon ziemlich roboterisiert sind. Also dass es eben eine unglaubliche Compute Power in den Autos drin, eine Riesenmenge an Software. Wir sehen, dass sie zusätzliche Sensoren bekommen. Denken Sie einfach nur an Einparkhilfen oder denken Sie daran, auch wieder Google jetzt, die bei Street View in Kalifornien viele tausende Meilen ein Auto vollkommen autonom haben fahren lassen, wo gar kein Mensch mehr gelenkt hat, sondern dann die Aufnahmen von den Häusern und den Straßenzügen automatisch von dem Auto selber erledigt werden. Das wird eine Richtung sein, die uns auch in den nächsten Jahren da berühren wird. Es gibt bereits einen intelligenten Kühlschrank, der auf Kommando Eiswürfel spendiert. Aber ich denke auch an den Film 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick. Da wendet sich der Computer an Bord eines Raumschiffes plötzlich gegen die Astronauten an Bord. Eine tödliche Gefahr. Ich spreche heute Abend mit Dr. Thomas Kristaller. Er ist Informatiker und Professor für künstliche Intelligenz. Herr Kristaller, wird es sowas mal geben? Denkende Maschinen, die sich mit ihrem Willen gegen uns wenden können? Also es gibt natürlich immer wieder auch Ereignisse, wo der Einsatz von Maschinen zu Unglücken führt. Und da kann man immer, auch jetzt heute schon, immer unterscheiden zwischen dem, was ist in der Konstruktion der Maschine schiefgelaufen, sodass es zu dem Unfall kommen konnte, oder aber ist es sowas wie menschliches Versagen. Und wenn ich mich richtig an diese Szene erinnere, dann ist das ja auch bei HAL, diesem Computersystem, beides. Es ist ein Stück menschliches Versagen, weil man offensichtlich den Computer für eine Aufgabe eingesetzt hat, für die er letzten Endes überfordert war. Und in dieser Überforderung ist er zu bestimmten Schlüssen gekommen, die dann allerdings tödlich waren für die Astronauten. Jetzt haben wir ein Beispiel aus dem April 2008 im Irak. Da sind drei amerikanische Kampfroboter amok gelaufen. Die haben also dann nicht den Feind, sondern die eigenen Soldaten bedroht. Klar. Da gab es wohl keine Verletzten, aber diese komplexen Systeme sind außer Kontrolle geraten. Das muss uns doch zu denken geben. Naja, sicher, aber sie haben ja auch schon in allen modernen Kriegen sowas gehabt wie Friendly Fire. Das heißt also, dass die eigenen Soldaten die eigenen Truppen beschossen haben, also ohne dass diese Automaten da drin sind. Man muss immer genau aufpassen. Wenn wir das automatisieren, also das Automaten überlassen, Rechnersystemen oder Robotern, dann haben wir irgendwie die Erwartung, die müssen das 100% korrekt machen. Bei uns Menschen, da haben wir dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, menschliches Versagen oder das hat er eben nicht gewusst oder ja, in der Situation war so viel Stress. Das heißt also, uns Menschen unterlaufen ja auch in komplexen Situationen reihenweise Fehler. Aber da, wo wir ein ganz anderes Problem haben, ist zum Beispiel Steuerung der Finanzmärkte. Also da werden ja auch Algorithmen, Software eingesetzt und da spielt natürlich künstliche Intelligenz auch eine Rolle. Und da sehen wir natürlich schon, dass das schwierig ist, wirklich unter Kontrolle zu haben. Weil diejenigen, die die Software benutzen, sind meistens junge Männer, die sozusagen im Spielerausch dann da die Aktienkurse mitgestalten. Und diejenigen, die eigentlich im Unternehmen die Verantwortung tragen, wie zum Beispiel Vorstände in irgendeiner großen Bank, die sind von den Ereignissen am Börsenparkett so weit entfernt, dass sie niemals eine strategische Entscheidung treffen können, wie da gegebenenfalls Hunderte von Millionen oder Milliarden von Dollars bewegt werden. Und da, glaube ich, da ist es in einer großen Unbalance. Also da wird einem Computersystem zu viel Entscheidungsfreiheit überlassen, wo dann zu wenig menschliche Kontrolle da ist. Dr. Thomas Kristaller, Informatiker und Professor für künstliche Intelligenz in SWR1 der Abend.